Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Moin, liebe Freunde des VfL Wolfsburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wölferadios. Wir haben ganz viel aufzuarbeiten. Nicht nur, weil uns der Rückrundenauftakt in Frankfurt so richtig vermeiert worden ist. Darüber sprechen wir natürlich auch. Aber wie sieht's aus? Kommt er noch, der Traumstürmer? Da spreche ich mit Thomas Hiete vom Kicker, der leider die Meldung als erster mit verbreitet hat, dass Brel Embolo es nicht schaffen wird nach Wolfsburg. Und natürlich reden wir auch über den nächsten Gegner des VfL Wolfsburg. Wird alles besser gegen den 1. FC Köln? Darüber spreche ich mit Gerrit Obermann, Sportreporter bei Guten Morgen Deutschland und Experte für den FC. Läuft ja rund. Sehr, sehr ärgerlich, diese Niederlage. Ja, und unnötig. Ja, da hat er recht, der Dieter. Ich wollte mich eigentlich auch gar nicht mehr mit dem Spiel in Frankfurt beschäftigen, wenn es denn normal gelaufen wäre. Und normal muss man ja ganz ehrlich sagen, ich meine, welche Spiele willst du gewinnen, wenn nicht die in Frankfurt? Solche Spiele kann ich nicht erklären, kann, glaube ich, auch keiner aus der Mannschaft erklären, kann auch der Trainer nicht erklären, wie es wieder mal möglich ist, dass ein Spieler sich da hinstellt und uns im Alleingang abschießt. Vor allen Dingen, nachdem ja eigentlich eine riesen erste Halbzeit gespielt worden ist. Wenn da Frankfurt 3, 4, 5-0 vom Platz gegangen wäre, hätten sie sich nicht beschweren dürfen. Ich habe mir dann letztendlich, ja, weil es ja auch nichts hilft, muss ja sich mit auseinandersetzen mit der ganzen Geschichte, auch wenn es ärgerlich ist, mal geguckt, was so ein bisschen symptomatisch war für das Spiel. Und da fiel mir vor allen Dingen auf, Joshua Gilavogi, Lila Vogel, hat eigentlich ein super Spiel gemacht aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit. Und das hat sich dann auch in den Zahlen ausgedrückt. Der hat in der ersten Halbzeit eine Zweikampfquote von 80% gehabt. Also 80% hat er seine Zweikämpfe gewonnen. Ich fand, das hat man auch gesehen. Der war unwahrscheinlich präsent, auch sehr, sehr passverbessert, möchte ich sagen. Und war so ein bisschen auch stand für die Stabilität, die der VfL in der ersten Halbzeit gehabt hat. Ein ganz anderes Bild dann in der zweiten Halbzeit. Da hat Gilavogi dann nur noch 27% seiner Zweikämpfe gewonnen. Man kann also sagen, die Stabilität, gerade in der Mittelfeldzentrale, ist etwas verloren gegangen. Und dadurch kam die Eintracht dann natürlich auch immer ein bisschen besser auf. Das heißt jetzt nicht, dass ich Lila Vogel da die Schuld geben möchte, den ich wirklich sehr stark verbessert gesehen habe, gerade auch was das Passspiel angeht, der auch wirklich einen guten Eindruck gemacht hat, wie die gesamte Mannschaft. Es ist nur so ein bisschen symptomatisch an der Stelle. Es ist aber auch nicht zu erklären, warum zum Beispiel sich Vierinha dann in der letzten Minute an der eigenen Eckfahne tunneln lässt oder warum Daniel Caligiuri dieses 250-prozentige Ding da zur Eckfahne schiebt. Das sind ja alles so Geschichten, da fragt man sich, wie kann das denn sein? Und User Schnitzolaus hat mir dazu auch was geschrieben. Und zwar, das war eine schöne Zusammenfassung der Hinrunde. Zeigen, dass man stärker ist als die meisten anderen, dann doch inkonsequent und fahrlässig. Und er ist fast schon froh, schreibt er, dass das 3-2 noch gefallen ist. Das hätte nämlich eigentlich sonst ein sehr, sehr entspannter Sieg werden können. Klar, da spricht so ein bisschen viel Frust mit raus. Aber es ist natürlich dann tatsächlich die Frage, spielt der Kopf, weil das ist, geht ja so ein bisschen daraus hervor, spielt der Kopf nicht mit oder ist es eine Einstellungssache? Und daraus haben wir ja auch die Frage sozusagen der Woche gemacht. Nämlich fehlt dem VfL so ein bisschen der mentale Killerinstinkt. Vor der Bude das Ding erzwingen, das Ding unbedingt machen oder wie Dieter Hecking immer sagt, die letzte Geilheit auf das Tor, dass man tatsächlich auch die Bude machen möchte. User Anadarf89 hat mir geschrieben, es gibt mehrere Gründe, warum es beim VfL zurzeit nicht läuft. Erstens, das hat wohl mit der Psychologie zu tun. Die Mannschaft ist im Soll, Punkte zu sammeln, so entsteht der Druck. Wie bekannt ist es schwierig, unter Druck zu spielen. Zweitens, mir scheint es, dass der Mannschaft die Qualität fehlt. Die Stammspieler machen zu viele Fehler und Ballverluste. Und auf der Bank fehlen gute Verstärkungen. Zum Beispiel aber auch den Wechsel, das spricht sie den Trainer an, den Wechsel Draxler gegen Schäfer beim Spielstand vom 2-2 kann ich nicht verstehen. Der Trainer ist nicht in der Lage, den Spielverlauf zu drehen. User Lapis schreibt mir auch noch, dass es dann trotzdem häufig nicht zu Treffern reicht, da spielen Egoismen eine Rolle, die der ein oder andere Spieler hat, aber auch die Behäbigkeit. Mir kommt es oft so vor, dass man den Ball lieber nochmal stoppt und Tempo rausnimmt, als den schnellen Abschluss oder den besser platzierten Nebenmann zu sehen. Gut zu sehen bei Alex Meyer von Frankfurt, der war zwar das ganze Spiel nicht zu sehen, aber wenn er in aussichtsreicher Position an den Ball kam, fackelte er nicht lange. Jo, da scheint die Meinung klar zu sein, dann liegt es eigentlich so ein bisschen am Stürmerpersonal, was wir da auf dem Platz haben. Andererseits muss man aber auch sagen, dass ich André Schürrle durchaus verbessert gesehen habe gegen Frankfurt, im Gegensatz zu den Spielen in der Hinrunde. Das drückte sich so ein bisschen aus, eben in der Zweikampfbilanz, die André Schürrle auf den Platz gebracht hat. Da war es nämlich ein bisschen atypisch zum Verlauf des Spiels. Nämlich in der ersten Halbzeit war er so mit 50%, was für einen Stürmer auch gar nicht so schlecht ist, gewonnen in Zweikämpfen dabei. In der zweiten Halbzeit konnte er nochmal zulegen auf 63%. Klar, das sind nur Zahlen. Letztendlich hat er aber auch eine Bude gemacht und war sehr engagiert, sehr viele Sprints gemacht. Und deswegen kann man sich es auch nicht immer so einfach machen und immer nur sagen, ja, Sturm, Sturm, Sturm liegt's. Letztendlich haben wir ja zwei Tore auswärts geschossen. André Schürrle hat auch sein Tor gemacht. Wir haben aber auch drei reingekriegt. Und da gilt es meiner Meinung nach ebenfalls entsprechend anzusetzen. Viel wichtiger ist mir auch die Frage, was heißt denn das jetzt, dieses 2:3? Man ist ja gestartet, man wollte eine Aufholjagd auf den Platz bringen und dass man wieder um die Champions League mitspielen kann. Jetzt haben wir eine ganz andere Signalwirkung. Und darüber möchte ich auch sprechen mit meinem ersten Gast. 6-Punkte-Spiel. Und das haben wir nämlich jetzt, denn wenn die Kölner am Sonntag bei uns gewinnen sollten, was natürlich nicht passiert, aber falls doch, dann wären sie an uns vorbei in der Tabelle. Auf der anderen Seite hätten wir die Möglichkeit, uns da ein bisschen mehr Luft zu verschaffen und wieder ranzuriechen an die internationalen Plätze. Aber wie krass ist bitte der Unterschied? Ich meine, jeder erinnert sich wahrscheinlich noch an den Rückrundenauftakt der vergangenen Saison. Erst die bewegende Choreografie für Junior Malanda, dann werden die Bayern mal eben mit 4:1 aus dem Stadion gebeamt. Ja, und jetzt sieht es so aus, dass es nach einer mittelmäßigen Hinrunde genauso mittelmäßig weitergeht. Man startet sogar genauso, wie man aufgehört hat im Jahr 2015, startet man jetzt mit einer Niederlage. Und darüber möchte ich reden mit Thomas Hiete vom Kicker Sportmagazin. Hallo Thomas. Hallo, ich grüße dich. Ja, Signalwirkung. Gibt es denn überhaupt eine aus deiner Sicht? Die gibt es und die ist nicht sonderlich gut. Dass der VfL Wolfsburg dieses Spiel hergegeben hat, aus der Hand gegeben hat, bei dem man durchaus hätte sagen können, 3:0, 4:0 wäre zur Halbzeit im Bereich des Möglichen und auch absolut verdient gewesen. Das ist schon mal ein bitteres Signal und zeigt auf, dass die Mannschaft nicht oder noch nicht die Stabilität hat, die sich da mit Dieter Hecking und Klaus Allofs erhofft haben. Wie hoch wird denn dann jetzt der Druck für Mannschaft und für Trainer? Also Druck auf den Trainer, wenn wir das hinsichtlich seiner Zukunft beim VfL betrachten wollen, sehe ich da jetzt noch keinerlei Bedenken. Allerdings steigt mit jeder Niederlage natürlich der Druck mit Blick auf die anvisierten Ziele. Und da geht es eigentlich nur um die Champions League, weil sich sonst dieser Kader und geplante Transfers nicht bewerkstelligen lassen ohne die Einnahmen aus der Champions League. Und je weiter diese Plätze in die Ferne entschwinden, desto größer wird natürlich der Druck. Und für die Mannschaft? Die Mannschaft ist in der Bringschuld. Das haben Manager und Trainer oft genug betont in der Hinrunde. Die haben es gut gemacht gegen Frankfurt. Das lässt sich ja wirklich nicht wegdiskutieren. Nur dann muss man sowas zu Ende bringen Sie sagen immer, die Qualität ist vorhanden im Kader. Ich glaube, dass das, wenn alle fit sind, lässt sich das auch so unterschreiben. Aber in diesem Jahr deutlich zu selten demonstriert von dem Team. Woran liegt es denn deiner Meinung nach, dass man die PS nicht auf die Straße kriegt, insbesondere auswärts? Ob nun heim oder auswärts, also ich glaube, der größte Grund ist Kevin De Bruyne. Ich glaube, da verrate ich nicht allzu viele Geheimnisse. Aber Kevin und auch Ivan Perisic zusammen, die beiden am Ende des Transferfensters abzugeben, dass als die Vorbereitung abgeschlossen war, als alles darauf ausgerichtet war, mit den beiden in die Saison zu gehen, das war schon auch für den Trainer eine gewaltige Aufgabe, mitten in der Saison nochmal alles neu zu machen. Julian Draxler ist ein anderer Spieler als Kevin es war, Max Kruse ist ein anderer Spieler. Das gesamte VfL-Spiel hat sich dadurch verändert. Und das sozusagen ohne Vorbereitung. Und dieser Problematik laufen sie jetzt seit einem halben Jahr hinterher. Na gut, eine Vorbereitung jetzt im Winter hatten wir ja, auch ohne Kevin De Bruyne. Die Frage, die sich natürlich auch viele Fans stellen in dem Zusammenhang ist, wie lange dauert es denn dann? Ist diese Anlaufzeit, die man jetzt hat, nicht einfach schon ausreichend? Das sollte nochmal ausreichend sein und ich war in Portugal vor Ort, das sah zumindest in den Trainingseinheiten, ich will die Testspiele jetzt gar nicht mal so sehr bewerten, weil die Gegner nicht gut genug waren, in den Trainingseinheiten sah das alles sehr, sehr gut aus. André Schürrle hat sich da sehr hervorgetan und hat das auch in Frankfurt zumindest mit seinem Tor bestätigt. Ein Problem, was jetzt dann natürlich noch hinzukommt, ist, dass mit Luis Gustavo, ein ganz wichtiger Spieler, in nicht eine Einheit wirklich dort absolvieren konnte mit der Mannschaft, dass Maximilian Arnold, der gerade zum Ende der Hinrunde ein sehr, sehr wichtiger Faktor im VfL-Spiel war, dass er ausgefallen ist, dass Bas Dost vorne ausgefallen ist. Also da haben sie mit Problemen zu kämpfen, die das Ganze natürlich nicht einfacher machen. Jetzt war die Diskussion in den vergangenen Tagen ja eher in die Richtung, man kauft sich einen Stürmer, der dann eine von den Chancen, den zahlreichen, wie man sie in Frankfurt hatte, reinmacht und alles andere ist wieder gut. Gibt es denn noch andere Baustellen aus deiner Sicht? Oder hängt es tatsächlich nur an dieser einen Personalie? Also grundsätzlich sollten die Spieler wie Julian Draxler, Max Kruse und André Schürrle auch diese Qualität haben, diese Chancen von Frankfurt zu verwerten. Aber dieser Wunsch nach dem Top-Stürmer, der ist ja seitdem Klaus Allofs in Amt und Würden ist, vorhanden. Und den, zumindest hat man das Gefühl, sehen sie auch nicht immer in Bas Dost. Ich glaube schon, dass die sich damit einen Wunsch erfüllen würden. Nur sie suchen seit 3 Jahren diesen Mann und gefunden haben sie ihn bislang nicht. Sie haben Niklas Bendtner geholt, mit Abstrichen Max Kruse, der irgendwo zwischen Mittelfeld und Sturm agiert. Dieser eine Mann, der fehlt den schon noch als Puzzleteil dieser Mannschaft. Bevor wir nochmal gesondert zum Thema Stürmer kommen, wollte ich doch nochmal eine Frage stellen zu den anderen Baustellen. Es wurde auch viel diskutiert in den vergangenen Tagen über die Aufstellung in Frankfurt, unter anderem, dass Dante den Vorzug bekommen hat vor Robin Knoche oder auch bei den Einwechslungen bei der späten, dass dann Marcel Schäfer kam für Julian Draxler. Wie bewertest du diese Diskussion? Also Dante konnte ich jetzt grundsätzlich nachvollziehen. Der hat, Robin hat seine ordentliche Vorbereitung auch gespielt, aber das hat Dante, hat jetzt auch nicht in der Vorbereitung völlig enttäuscht, dass er in dem Fall dann auf den erfahrenen Dante setzt, für den man ja im Sommer auch noch ein bisschen Geld ausgegeben hat, und der zwar keine gute Hinrunde gespielt hat, aber auch nicht so katastrophal war, dass der nicht mehr zu bringen wäre. Das, glaube ich, ist okay. Das ist dann eine Trainerentscheidung. Ob das jetzt in Stein gemeißelt ist, das wird man sehen. Und bei den Wechseln, ich glaube, bei Julian Draxler führte vor allen Dingen sein Ballverlust dazu, dass Dieter Hecking da nicht erfreut war über die Leistung von ihm. Und mit Marcel Schäfer hat er immer noch mal einen dabei, bei dem man sich zumindest sicher sein kann, dass die kämpferische Einstellung zu 100% stimmt. Da höre ich so ein bisschen raus, dass Julian Draxler beim Trainer in der Kritik steht. Hast du da nähere Infos? Sie haben es ja schon gesagt, dass sie nicht unzufrieden sind mit ihm, aber dass da durchaus noch mehr kommen kann und muss, wenn er ein Topspieler werden will. Man darf nicht vergessen, Julian Draxler ist erst 22 Jahre alt, also der macht schon auch noch Fehler, die sollte man ihm auch zugestehen. Allerdings war der Fehler jetzt in Frankfurt vor dem 1-2, glaube ich, ähnelte doch sehr seinem Fehler in Stuttgart, als er sich durch einen leichten Zweikampf den Ball abjagen ließ und damit das Tor einleitete. Die erwarten schon mehr Robustheit von ihm und erwachsenen Fußball, nennt man das gerne. Da lässt er sich noch zu leicht den Schneid abkaufen, glaube ich. Und da war Kevin De Bruyne durchaus aus einem anderen Holz geschnitzt. Kommen wir zum Thema Stürmer. Da ist ja der VfL schon tätig geworden. Victor Osimhen sollte ja im Sommer kommen. Da ist natürlich weil er noch nicht 18 ist, so ein bisschen was mit der Transfermodalität noch zu klären. Da hat ja Real Madrid leidvolle Erfahrungen gemacht. Und man hat sich beim VfL die Dienste von Bruno Henrique aus Brasilien gesichert. Wie schätzt du diese Transfers ein? Also bei Victor Osimhen ist es wohl so, das hatten wir auch auf unserer Homepage, war es ein Missverständnis. Also der wird vor 2017 wohl nicht kommen, weil er dann erst volljährig ist und vorher funktioniert das nicht. Mit dem sind sich einig, das scheint ein starker Mann zu sein, wenn man sich die Tore anschaut und die Spiele anschaut, die er bei der U17-WM gemacht hat. Das ist allerdings eher was für die Zukunft. Bruno Henrique, muss ich zugestehen, habe ich bis Montagabend noch nie etwas von gehört. Musste ich mir auch erstmal angucken, mich einlesen in die Fähigkeiten dieses Mannes. Ich habe mit unserem brasilianischen Korrespondenten telefoniert, der ein bisschen was zu ihm sagen konnte. Also der scheint Qualitäten zu haben. Ob das für die Bundesliga reicht, das muss man bei jedem Brasilianer immer erstmal abwarten. Der kommt jetzt im Winter zum VfL Wolfsburg. Ich glaube, der letzte Brasilianer, der diesen Wechsel zu dieser Jahreszeit vollzogen hat, war Rivera. Und wie das ausging, daran können wir uns, glaube ich, alle erinnern. Ja, ist bekannt. Hat nicht so gut geklappt, leider. Das heißt, Bruno Henrique auch für dich eher etwas Perspektivisches, etwas Ergänzendes auch. Und der große Wurf, auf den alle hoffen, der steht im besten Fall noch bevor. Ja, also ich glaube nicht, dass Bruno Henrique die Nummer-1-Lösung jetzt für den Sturm ist und damit alle anderen Aktivitäten abgeschlossen sind. Das zeigen ja auch die Bemühungen des VfL auf dem Transfermarkt, dass da noch mehr kommen soll. Ich könnte mir eher vorstellen, dass Bruno Henrique der Mann ist, der den Weg freimachen soll für Niklas Bentner, der vehement auf einen Wechsel drängt und da an sich auch hinter vorgehaltener Hand überhaupt kein Geheimnis ausmacht, dass er den VfL am liebsten sofort verlassen würde. Dann kommen wir doch mal zu den Top-Lösungen, die da immer so im Regal stehen, die Namen, die da gehandelt werden. Ihr hattet ja diese Woche relativ als einer der ersten schon gemeldet, dass es mit dem Wechsel von Brelembolo nach Wolfsburg nicht klappen wird während der Winterpause. Habt auch immer den Namen Lacazette ins Spiel gebracht. Wie sind da so deine Infos? Wie sieht's da aus an der Wechselfront? Also bei Brelembolo, an dem sie schon seit langer, langer Zeit interessiert sind, haben sie in der Tat, das habe ich aus einer sicheren Quelle gehört, am vergangenen Wochenende ein offizielles Angebot abgegeben. Basel ist aber nicht bereit, den Spieler ziehen zu lassen. Ob sich daran nochmal was ändert, wenn der VfL nochmal gewaltig nachlegt, scheint mir unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Aber dann wiederum, wenn der VfL das machen würde, würden sie diesen Weg der Vernunft verlassen, den sie sich auf die Fahne geschrieben haben bei der Stürmersuche, wenngleich man ja schon überlegen muss, ob 27 Millionen Euro für einen 18-Jährigen nicht auch schon, klingt für mich erstmal unvernünftig, aber das sind die Preise, die auf dem Markt bestehen. Da kommt man wohl nicht dran vorbei, wenn man einen Stürmer mit besonderer Klasse verpflichten möchte. Und zu Lacazette, der steht auf der Liste, das ist so, allerdings wird er auch nicht günstiger und der wird womöglich noch andere Möglichkeiten haben und er dürfte nicht in der Champions League spielen. Also es kommen viele Faktoren zusammen. Ich glaube, Klaus Allofs hält da selbst diverse Bälle in der Hand und jongliert ein wenig und ich bin selbst gespannt, was da am Ende rauskommt. Ja, wir auch, würde ich sagen. Eine Frage mal zu deiner Arbeit für Leute, die sich da nicht so gut auskennen, Sportreporter beim Kicker. Was macht man da so den lieben langen Tag? Ruft man da immer den Klaus Allofs an oder lungert beim Training rum? Das ist eigentlich schon gut zusammengefasst. Also ich schreibe zwischendurch auch hier und da noch was. Also wir haben ja sämtliche Publikationen mittlerweile. Wir haben unseren Online-Kanal. Wir haben diverse Sonderhefte, demnächst auch wieder für die VfL-Fans interessant. Das Sonderheft zur Champions League K.O.-Phase, das kommt am 6. Februar auf den Markt. Ansonsten versuche ich möglichst häufig beim Training draußen zu sein. Man führt sehr viele Telefonate, nicht nur mit Manager und Trainer, sondern mit allen anderen Protagonisten in diesem Bereich. Und dann versucht man so gut wie möglich die Wahrheit niederzuschreiben. Ja, und die Wahrheit liegt ja auch auf dem Platz, auch am Sonntag. Da geht es gegen den 1. FC Köln. Da schlägt so ein bisschen dein Herz für, ne? Darf man das überhaupt sagen? Das ist kein ganz großes Geheimnis. Okay, die Frage ist dann, wie bleibst du denn dann objektiv und neutral bei der Berichterstattung nach dem Spiel? Also da habe ich bislang nie ein Problem gehabt. Also ich werde das wie ein ganz normales Fußballspiel mir angucken und auch bewerten und wäre zwar sicherlich als Fan traurig, wenn der 1. FC Köln das verlieren würde, aber da ich grundsätzlich pessimistisch bin, was diesen Club angeht, würde es mich auch nicht allzu sehr überraschen. Das hätte aber auf die Notenvergabe oder meine Berichterstattung keinerlei Einfluss. Dann kann ich dich natürlich nicht auflegen lassen ohne einen Tipp. Wie geht's denn aus? Also ich befürchte, der FC kriegt die ganze VfL-Wut aus Frankfurt ab und wenn der VfL wieder in der Lage ist, sich so viele Chancen zu erarbeiten, werden sie diesmal auch die eine oder andere nutzen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein 3, vielleicht sogar 4-0 geben könnte. Ja, hätte ich nichts gegen. Letzte Frage, wenn es denn so kommen sollte, kriegt man denn über einen Sieg jetzt dann zu Hause wieder die Kurve auch für die gesamte Rückrunde? Beim VfL, versteht sich. Ich glaube, viel wichtiger wird dann das nächste Auswärtsspiel auf Schalke, weil ohne Punkte in der Fremde werden sie sehr, sehr schwer haben, in die Bereiche zu kommen, wo sie hinwollen. Dann das Spiel in Gelsenkirchen, auch eine Mannschaft, die angeschlagen ist und die gewinnen muss. Ich glaube, das könnte wegweisend werden. Bei einer Heimniederlage gegen Köln natürlich, dann ist die Sorge natürlich, mit der VfL dann dahin reisen würde, um einiges größer. Aber so weit denken wir jetzt erstmal noch nicht. Nein, tun wir nicht. Das war Thomas Hiete vom Kicker Sportmagazin. Danke für das Gespräch. Ich danke auch. Kurzpassspiel. Der eine oder andere wird sicherlich mitbekommen haben diese Woche den Riesenskandal um Nick Proschwitz. Proschwitz habe ich zuerst mal gedacht, als ist, wenn man so sich ein bisschen die Nebenhöhlen freimachen möchte. Aber das ist ein Stürmer vom SC Paderborn. Und da gab es im Trainingslager einen kleinen Vorfall, dass er sich gegenüber einer Frau, na, sagen wir mal so, entblößt hätte. Die Hose runter und dann was vorgezeigt. Ja, da gab es riesen Ärger, ist inzwischen suspendiert worden, der Gute. Trainer ist da ja Stefan Effenberg. Von dem hat man lange Zeit zu diesem Skandal nichts gehört. Ja, warum auch? Immer wenn einer die Hose runtergelassen hat, um dem kleinen Mann die große Welt zu zeigen, dann hieß das früher bei Bayern Weihnachtsfeier. Das macht er doch nur, um euch anzumachen. Ex-Wolfsburger Tim Klose hatte dann ja letztes Wochenende auch so einen ganz tollen Einstand bei Norwich City in diesem denkwürdigen Spiel gegen Liverpool. Und Jürgen Klopp saß Tim auf der Bank und sah sich dieses 5:4 in der 93. Minute an. Ja, war er bestimmt auch begeistert. Bei dem Torjubel, der anschließend folgte von Jürgen Klopp, in dieser wahnsinnigen Manier, wie wir ihn ja kennen, ist seine Brille kaputt gegangen. Und ja, ich habe mich so gefragt, was könnte er denn gesagt haben hinterher, nachdem seine Brille kaputt gegangen war? Hat er gesagt, A, the Bayern are having the schuld? Oder B, it's me egal, we have the 3 fucking points? Oder hat er gesagt C, can you besorg me ein paar new glasses in my seeing power? Die Älteren von uns werden sich ja noch an einen bestimmten Stürmer erinnern, der heißt Kevin Korani. Ja, hat sich richtig gelohnt, die Rückkehr in die Bundesliga, denn in Hoffenheim sitzt der Kevin nur noch auf der Tribüne. Klar, dass man da über einen neuen Job nachdenkt. Und zwar möchte er gerne Reiseführer für U21-Nationaltrainer Horst Rubisch für Olympia in Rom werden. In Rio. Irgendwas mit R. Hauptsache irgendwo in Asien. Naja, auf jeden Fall wollte ich gar nicht ablenken. Korani sagte nämlich der Zeitung Die Welt, Herr Rubisch soll mich auf alle Fälle mitnehmen, denn ich kann der Mannschaft ein bisschen was von Brasilien zeigen. Oder ich mache den Co-Trainer und bin einfach der erfahrene Spieler, der den Jungs hilft. Ja, also von mir aus kann der ja mitfahren. Ob er den Jungs da hilft, ist aber eine andere Geschichte. Wichtig ist mir nur eins, Hauptsache er macht keine Werbung für Nuthbli. Ich finde das so toll, wenn er das sagt. Sag's nochmal. Der Libero. Bevor wir uns dem Spiel gegen den 1. FC Köln von der sportlichen Seite her zuwenden, habe ich noch ein paar Fragen, die sozusagen ganz Deutschland umgetrieben haben in den letzten Wochen und Monaten. Und zwar geht es ums Thema Sicherheit. Und dazu begrüße ich den Pressesprecher der Polizei Wolfsburg, Sven-Marco Klaus. Herr Klaus, wir haben ja die Bilder noch vor Augen von dem abgesagten Länderspiel, von den Terroranschlägen in Paris. Danach gab es erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Hat sich daran was geändert zum Auftakt der Rückrunde? Oder worauf müssen sich die Fans, die am Sonntag zum Spiel kommen, einstellen? Natürlich können wir resümieren, dass sich da wir auch heutzutage keine konkrete Gefährdung für eine derartige Veranstaltung in Wolfsburg sehen. Es bleibt aber eine doch unterschwellige Gefahr dort, so dass wir natürlich auch bei diesem ersten Heimspiel in der neuen Rückserie die Sicherheit so hoch wie möglich halten. Jetzt kommen wir mit dem 1. FC Köln auch Gästefans mit, die, sagen wir mal so, nicht zu den friedvollsten der Liga gehören. Es gab da ja auch beim Hinspiel einige Vorfälle. Jetzt ist die Frage, wie geht man mit den Gästefans um? Wie begleitet man die? Also wir rechnen mit über 2000 Fans, die aus Köln mit nach Wolfsburg anreisen werden. Aufgrund dessen, dass es natürlich ein Sonntagsspiel ist, erwarten wir, dass die meisten davon mit Bussen hier direkt auch zu der Arena anreisen werden. Das ist für uns einfacher zu handeln, als wenn da im Gegensatz zu anderen Spielen die Masse der Fans mit der Bahn ankommen und dann vom Hauptbahnhof in Richtung Arena begleitet werden müssen. Stichwort Zusammenarbeit mit den Fans. Sie stehen ja auch von der Polizei regelmäßig in Kontakt mit der Wolfsburger Fanszene und deren Vertretern. Wie läuft da aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit? Man muss ja sagen, es gibt einmal im täglichen dort ein gutes Miteinander. Wir haben fußballkundige Beamte, die für alle da immer auch ansprechbar sind. Wir haben regelmäßigen Treffen mit den Verantwortlichen. Man muss wissen, dass wir natürlich gerade für den Fußballbereich ein Netzwerk haben aus Stadt Wolfsburg, VfL Wolfsburg und Polizei. Und was wir hier unternehmen, alles immer gemeinsam auf die Beine stellen. So zum Beispiel auch den regelmäßig stattfindenden Dialog mit den Fans, nämlich bei einer ganz offenen Talkrunde im Zusammenhang mit dem Wolfsburger Fanforum, wo alle, die da kommen, also jeder Fan kann dann direkt seine Themen, die er hat, freimütig und unmittelbar vortragen. Und die werden dann auch in dieser Talkrunde von den Netzwerkpartnern, von den dreien, die da bei solchen Gesprächen immer dabei sind, auch direkt beantwortet. Das kann sein, dass ich dann im Anschluss daran auch was die Fanführung zum Beispiel angeht, ändert. Das ist ja was Flexibles. Also insofern muss man da von Spiel zu Spiel gucken. Und wir hoffen, dass das auch weiterhin so gut angenommen wird wie bisher. Also da haben wir insgesamt doch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Das sind die Dinge, die so im täglichen Miteinander da an Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Fans und den verantwortlichen Netzwerkpartnern bestehen, aber auch am Veranstaltungstag, das heißt bei den Fußballspielen direkt, haben wir und bieten wir die Möglichkeit, mithilfe unserer Dialogteams dann mit den Verantwortlichen in Kontakt zu treten. Diese Dialogteams sind mit weißen Überwürfen besonders gekennzeichnet und setzen sich eben aus den Netzwerkpartnern direkt zusammen. Also es ist nicht nur Polizeibeamte, die da unterwegs sind, natürlich auch Mitarbeiter des VfL Wolfsburg ansprechbar, so dass man mit denen direkt am Veranstaltungstag, also direkt bei den Heimspielen, in den Kontakt treten kann. Wir nehmen mit, auch die Wolfsburger Polizei denkt von Spiel zu Spiel. Das war Sven-Marco Klaus, Pressesprecher der Polizei Wolfsburg. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Kombinationsspiel. Bei mir ist jetzt Gerrit Obermann, Sportreporter von Guten Morgen Deutschland und Experte für den 1. FC Köln, den kommenden Gegner des VfL Wolfsburg. Guten Morgen, Lenny. Morgen. Ihr hattet ja schon die Europapokalschals bestellt. Müsst ihr die jetzt wieder einrotten nach dem Auftakt in der Rückrunde? Ach, wir lassen uns ja traditionell in Köln von Rückschlägen nicht abbringen. Wirst ja sehen, nächstes Wochenende, dann werden die Tickets bestellt. Ja, das habe ich mir gedacht. 1:3 zum Auftakt gegen den VfB Stuttgart. Das war ja ähnlich so gut wie wir. Auch noch geführt und dann genauso vergeigt wie wir. Wo steht denn der FC momentan? Das weiß doch jeder. Wir können nur die Großen schlagen. Und dazu zählen wir aufgrund eures Etats auch den VfL Wolfsburg. Und gegen die Kleinen, das ist ja eine Binsenweisheit, da tun wir uns ein bisschen schwer. Der FC hat noch nie das Spiel gemacht und wir sind ja sehr zufrieden, wenn auch mal ein Tor fällt. Jetzt sind 4 gefallen am Wochenende. Das war ein bisschen viel in die falsche Richtung, aber wenn wir kontern können, dann sind wir unangenehm zu spielen. Was ist denn das Leistungsvermögen dann momentan, wenn du die Kölner Mannschaft anguckst? Ist das genau so, da wo er momentan steht, oder ist das eigentlich doch mehr als vorher? Das ist schwer einzuschätzen, weil doch das Mittelfeld so ganz dicht beieinander liegt. Da sind ja nur diese paar Punkte zwischen Himmel hochjauchzend und Abstieg. Alle da in diesem Mittelfeld, von Hamburg bis Ingolstadt und Schalke und ihr, alle träumen so von Europa und können mit 2-3 verlorenen Spielen auch da unten reingezogen werden. Und der Kölner ist grundsätzlich eine frohe Natur und der schielt natürlich nach oben. Ja, es kann genauso gut schnell nach unten gehen. Aber der Schmadtke mit seiner unaufgeregten Art, vielleicht habt ihr das auch im Internet gesehen, da letztes Jahr dieses ruhig, nur ruhig und so. Das ist ganz neu für Köln, wir kennen das nicht und wir arbeiten kontinuierlich. Das hat man jetzt auch an dieser Vertragsverlängerung gesehen mit Peter Stöger 2020. Erst haben wir das alle für einen Karnevalsscherz gehalten, weil es wird natürlich niemals ein Trainer in Köln auch nur die Hälfte einer solchen Zeit beschäftigt bleiben. Aber es ist irgendwie ein Signal gewesen und wir sind auch im Publikum ein bisschen ruhiger als sonst. Da komme ich auch gleich nochmal gesondert zu. Ich möchte eine Gegenthese da jetzt mal raushauen. Der Kollege Dominik Heinz hat nach dem Spiel gegen Stuttgart ein bisschen kritisiert und auch die Taktik vom Kollegen Stöger. Nämlich vor allen Dingen, was das Verhalten bei der Raumdeckung und bei Standards angeht. Da ist man dazu übergegangen, wie gesagt, Raumdeckung zu spielen und nicht gegen den Mann. Ist da so ein bisschen Feuer unterm Dach jetzt bei euch? Nee, überhaupt nicht. Wobei der Skilehrer, wie wir ihn gerne hier nennen, auch in Köln, gar nicht so kritiklos gesehen wird. Also das Präsidium und Schmattke und so, die stehen alle zudem im Publikum auf den Tribünen. Da wird auch viel kritisiert und ehrlich gesagt, bei Eckbällen, das ist mal so, das kannst du gar nicht, also da ich erkenne da kein richtiges System, das ist System Hühnerhaufen zum Teil, also die wechseln da minütlich von Ecke zu Ecke, von Manndeckung zu Raumdeckung, da würde ich jetzt nicht zu viel drauf geben. Problem ist bei uns, also wir haben inzwischen echt eine ordentliche Hintermannschaft, Leute, die handlungsschnell sind und einen überragenden Torwart im Augenblick. Der Horn greift alles ab, was es gibt, aber was uns fehlt in der Offensive, und da haben wir auch kein Geld für, so Zehner, so zwei, drei Spielmacher, die mal auch gegeneinander in die Bresche springen können, wenn einer verletzt ist oder einer mal schlecht in Form ist. Und nur der Modest alleine gelassen da vorne, bringt es halt dann auch nicht, wenn er nicht angespielt wird. Letztendlich habt ihr aber 8 Gegentore nach Kopfballtreffer, also nach Kopfbällen kassiert. Habt ihr denn da nicht ein Größenproblem hinten? Was natürlich für unsere Leute dann wieder ein Vorteil sein könnte. Stichwort Naldo. Die sind nicht zu klein, die Jungs, die sind zu weit weg dann in dem Augenblick. Aber du kannst ja auch nicht jeden Gegentreffer verhindern. Du kommst ja mit Statistiken. Also das ist manchmal eine Gedankenschnelligkeit, wenn du da einen halben Meter näher dran bist oder auch mehr willst. Also die haben sich jetzt im Match gegen Stuttgart, haben die sich zu sicher gefühlt und haben die sich auch, dann waren sie ein bisschen überheblich, es lief, da war Karnevalsstimmung, wir machen das erste Tor und da bist du im Kopf auch schon so Richtung Europa, und dieser Gegentreffer fiel wie aus heiterem Himmel. Und du musst kämpfen, auch im Kopf die ganze Zeit eng dabei bleiben, und dann springst du auch beim Kopfball hoch genug. Also da die 2-3 Zentimeter, was hat Icke Hessler früher für Kopfballtore für uns geschossen? Der war dann, glaube ich, auch nur 1,61. Ist klar. Ähnlich groß wie Icke Hessler ist ja auch der Spieler Bittencourt bei euch. Jetzt hat er sich verletzt, sehr wahrscheinlich bei dem Spiel gegen Stuttgart. Wie bitter wäre ein Ausfall fürs Wochenende? Ja, der ist so unsere Kreativhoffnung, was ich gerade gesagt habe. Uns fehlt so ein Zehner mit schönen Ideen, mit tollen Pässen in die Tiefe, was zum Zungeschnalzen, überraschende Momente. Aber er ist im Augenblick immer noch eigentlich so ein bisschen so unsere Hoffnung, aber noch nicht die Realität, dass er auch tatsächlich das erfüllt, was wir uns so spielerisch erhoffen. Also es gibt genügend, die für den in die Bresche, auch vor allen Dingen kämpferisch in die Bresche springen können. Klar, wenn du so einen an Bord hast, kann das manchmal, ich würde ihn so ein bisschen mit Mesut Özil vergleichen. Das ist aber schon so. So sind wir Kölner. Ja, ist klar. Also der hat manchmal sehr tolle Momente, und wenn er nicht dabei ist, dann ist aber ein anderer dabei, der zumindest läuferisch das Pensum mindestens mithalten kann. Dann steht ja mindestens Manuel Neuer bei euch im Tor. Timo Horn, hast du eben schon angesprochen. Zählt der eigentlich zu euren wichtigsten Spielern? Wie gibt es da noch? Wen würdest du hervornehmen aus der Mannschaft? Ja, Hector merkst du einfach in jeder Aktion, dass ihn die Nominierung für die Nationalmannschaft im letzten Jahr, seitdem ist der sowas von, auch von der Körpersprache aufgeblüht. Der hat ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und der macht ganz einfache Tricks, der macht gar nicht so viel Geschnörkel und so. Und auf der anderen Seite, Risse ist echt ein Leistungsträger jetzt schon seit Monaten, wenn nicht Jahren, hätte ich fast gesagt. Der ist ein kämpferisches Vorbild und er ist auch torgefährlich. Da mangelt es ja auch so ein bisschen bei uns. So über außen kommt bei uns ganz gut Druck. Also links Hector, der ja auch weiter eigentlich mehr fast ein Mittelfeldspieler ist, vielleicht jetzt auch durch unseren Neuzugang da mal auch entlastet werden kann, wäre vielleicht auch eine Variante, dass man den Hector mal vielleicht ins linke Mittelfeld spielen lässt, so wie Alaba bei Bayern oder so. Das könnte der bestimmt. Ja, die Flügel sind wir gut besetzt, so würde ich mal sagen. Du hast hier relativ Ruhe angesprochen, die im Verein seit einiger Zeit herrscht. Also jedenfalls macht er nicht mehr großartig Schlagzeilen, in dem irgendwelche mit Maleranzügen bekleidete ja. Fans die Plätze stürmen. Nächste Woche ist Karneval, dann ist vorbei mit Ruhe. Ja, habe ich mir schon also, ab nach Wolfsburg. Kannst du das mal erklären? Wie haben denn Schmadtke und Stöger diese Ruhe hinbekommen? Das ist ja nicht, du kannst dich ja hinstellen und sagen, hör, ruhig, ruhig, ruhig. Aber das Umfeld muss ja erstmal ruhig halten dadurch. Wie ist das zu erklären? Ja, der Stöger macht schon Entscheidungen, die von den Fans nachvollziehbar sind. Das ist nicht heute Hü, morgen Hot. Da hatten wir zum Teil in den letzten Jahren andere Kaliber da, irgendwie die gut mit der Presse am Anfang konnten, aber wo die Fans einfach auch die Entscheidungen nicht nachvollziehen konnten. Und letztlich haben wir im letzten Jahr mal komplett so ein bisschen ohne die Angst, ständig auf dem Abstiegsplatz zu stehen, gespielt. Und das ist doch das A und O. Hätten wir da, wir waren manchmal auch knapp dran, hätten wir da 2-3 Spiele verloren, die eng waren und wir wären auf Platz 15, 16 gewesen, da wäre das bei uns auch mit der Ruhe ganz schnell vorbei gewesen. Aber es war für die Kölner ganz neue Erfahrung, dass die mal eine komplette Saison lang so bei 11, 12, 13 rumgedümpelt sind. Da sind wir nach den Erfahrungen aus den Vorjahren ja ganz zufrieden mit. Ne? Jetzt wollen wir natürlich mehr. Ich wollte trotzdem nochmal auf die Fans eingehen. Ich habe das zwar ein bisschen salopp eben gerade gesagt, ne? Aber wie siehst du da gerade bei euch die Fanszene? Es gab auch im Hinspiel so ein paar Auseinandersetzungen, dass da Wolfsburger Fans aufgelauert worden ist. Wie würdest du die Fanszene bei euch beschreiben? Ist das immer noch Hau drauf und Schluss, Stichwort Boys? Ja, ich persönlich finde, dass das in den letzten 10, 15 Jahren deutlich besser geworden ist. Die Boys haben sich auch so ein bisschen selber da rauskomplimentiert und haben sich auch sehr viele Feinde gemacht in der ganzen Szenerie. Und man versucht immer wieder auch mit Einzelnen da ins Gespräch zu kommen. Es passieren vielleicht dann manchmal so Sachen wie in Mönchengladbach mit den Maleranzügen, die du gerade angesprochen hast, aber das ist auch ein bisschen gehypt worden, diese ganze Geschichte, ehrlich gesagt. Naja, hat ja immerhin Strafen gegeben, bis hin zu einem Ausschuss. Ja, das waren so 3-4 Bekloppte, die da ein bisschen Karnevalsspaß machen wollten, also so für lebensgefährlich hielt ich das jetzt nicht, was da. Ja, du kannst dann nachher mit Fotos... Ja gut, aber ein bisschen Action willst du doch auch immer mal haben und da ist die Kölner Fanszene einfach für bekannt, dass die jetzt nicht tot ist, sondern dass es immer aktiv ist und dass da mal der eine oder andere über die Stränge schlägt, ist vielleicht auch okay. Gut, Erwartungen ans Spiel gegen VfL, was könnt ihr, was wollt ihr reißen in Wolfsburg? Also nicht so viel, hoffe ich. Wir wären mit dem Hinspielergebnis wären wir schon sehr zufrieden. Das ist für Kölner Verhältnisse, würden wir schon 2 Tore mehr sehen, als wir normalerweise bei uns sehen, wenn der FC spielt. Also ein Unentschieden, sonst stehen wir direkt schon wieder unter Druck. Ihr ja auch, vielleicht können wir uns beide darauf einigen, weil es ist einfach so... Unentschieden ist ja zu wenig für uns. Für euch ist es zu wenig, das stimmt. Aber ich sag ja, wir wollen uns gütlich einigen. Also wer zum Rückrundenstart 2 Spiele hintereinander verliert, der hat Feuer unterm Dach. Das ist weder für euch gut noch für uns gut. Und bei euch ist ein Unentschieden deswegen. Wir werden von vornherein auf Unentschieden spielen. Und dann kann sogar eher durch einen Konter... tippe ich auf entweder Unentschieden oder 3 Punkte. So wird es nämlich laufen können. Das war optimistisch. Also 1-1 oder 2-1 für euch, höre ich da jetzt raus. Oder? Naja, also knapp wird es auf jeden Fall. Also weghauen aus dem Stadion schießen wir euch nicht. So viel kann ich dir jetzt schon mal von dir und deinen Zuhörern versprechen. Mittlerweile bin ich auch froh, wenn wir überhaupt die 3 Punkte da einfahren. Aber da klingt noch so ein bisschen der Frust mit vom vergangenen Sonntag. Wie nimmst du den VfL Wolfsburg wahr, so die letzten 2-3 Jahre? Was dringt da hier nach Köln vor? Ach ja, wir haben uns ja viele Jahre über eure Traditionen lustig gemacht. Wobei ich finde, dass Wolfsburg und Köln eine ähnliche Herangehensweise an diese Kritik haben. Wir waren ja lange Zeit der Karnevalsverein, ihr seid nur ein Karnevalsverein. Ja, und da gehen die jetzt ganz offensiv mit um, sondern schneidern Karnevalstrikots und ziehen die auch stolz über und sagen, okay, wir sind ein Karnevalsverein, genauso habt ihr das gemacht. Ihr seid die Autostadt, es gibt ja auch so ein paar Sachen, Image, die kannst du ins Positive verkehren. Ja, und jetzt durch die Neuzugänge, ihr wart auch eine Weile als Söldnertruppe verschrien, ja, die haben viel Geld und kaufen sich irgendwelche Söldner, das hat man dann meistens mit Ausländern gleichgesetzt. Jetzt dieser Coup, da so eine kleine, wo die Bayern schon den Traum von der deutschen Nationalmannschaft abgeschafft haben, dass ihr da irgendwie mit Kruse, Draxler und Schürrle so eine kleine Weltmeistertruppe zusammen habt, das macht euch nicht ganz unsympathisch, muss ich sagen. Das ist sehr versöhnlich, was du da zum Schluss anstimmst. Endet am nächsten Samstag die Versöhnlichkeit. Ja, gut, das glaube ich auch. Machen wir einen Strich drunter. FC Köln, Saison, wie geht's aus? Wo landet ihr am Ende? Also ich würde es diesem wahnsinnig sympathischen, begeisterungsfähigen Publikum gönnen, wenn wir auf Platz 7 kommen und dann, wenn die richtigen Leute im Pokalfinale stehen, dann sind wir mal, folgen wir Augsburg. Also man muss theoretisch dem Beispiel von Augsburg muss man oder auch Hertha muss man folgen können. Das ist doch eigentlich kein Problem. Ja, denn mein Tau, leider erst übernächste Woche, könnt ihr eure Europapokaljagd starten. Und wenn es für euch nicht läuft, dann seid ihr herzlich eingeladen, danach zum Karneval feiern, dann zu uns zu kommen. Dann zeigen wir euch, was wir wirklich können. Das machen wir. Gerrit Obermann, Sportreporter bei Guten Morgen Deutschland. Danke fürs Gespräch. Gerne. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Geht ein Eintracht-Braunschweig-Fan durch einen dunklen Park, auf einmal kommen 5 Hannover 96-Hooligans und wollen den richtig aufmischen und wollen gerade loslegen. Da kommt ein Typ mit Umhang und Maske und hat so einen Degen dabei und schlägt die 96-Hools in die Flucht. Und der Eintracht-Fan total dankbar, ey, super, ey, danke, du wirst für immer mein Held sein und so. Sagt der Mann mit der Maske, damit du mich nicht vergisst, zeige ich dir, wer ich bin. Und nimmt seinen Degen und malt ein ganz, ganz großes Z auf den Gehweg. Und da sagt der Eintracht-Fan, oh, vielen Dank, ich werde dich niemals vergessen, Superman. Jo, und damit sind wir auch schon wieder am Ende für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr was zu sagen habt, wie euch die Sendung gefällt, was euch gefehlt hat, was euch super gefallen hat, dann schreibt mir bei wolfsblog.de oder auch auf der neuen Facebook-Seite Wölfe Radio, der VfL Podcast. Und dann sage ich ganz einfach mal, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Immer nur du, immer nur du. Immer nur du, immer nur du, immer nur du. Nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL. der Fahrt.